Erster das Wort des Herrn kam zu Jeremia, damit er eine wichtige Botschaft verkünden konnte. Zweiter der Herr, der Gott Israels, befahl Jeremia, schreibe alle Worte, die ich zu dir gesprochen habe, sorgfältig in ein Buch. 3. Denn der Herr sagt, dass die Zeit kommen wird, in der er das Schicksal von Israel und Juda wenden und sie in ihr Land zurückbringen wird. Vierter, dies sind die Worte, die der Herr über die Völker Israel und Juda gesprochen hat. Fünfter, der Herr sagt, dass man überall Schreie des Schreckens hört, weil es große Angst und keinen Frieden gibt. Sechster, man sollte sich fragen, ob ein Mann Kinder gebären kann, da alle Männer vor Angst ihre Hände an die Hüften halten und blass im Gesicht sind. Siebter, es wird ein schrecklicher Tag sein, wie es ihn noch nie gab, aber obwohl Jakob große Angst hat, wird er daraus gerettet werden. Achter, an jenem Tag wird der Herr die Last von ihrem Hals nehmen und ihre Fesseln zerreißen, damit Fremde sie nicht mehr versklaven können. Neunter, stattdessen werden sie dem Herrn, ihrem Gott und ihrem König David dienen, den Gott für sie einsetzen wird. Zehnter, deshalb soll sein Diener Jakob keine Angst haben, denn der Herr wird ihn und seine Nachkommen aus der fernen Gefangenschaft befreien. Elfter, der Herr ist bei seinem Volk, um es zu retten, und während er andere Völker vernichtet, wird er Israel nur gerecht bestrafen. Zwölfter, der Herr erklärt, dass die Verletzungen des Volkes sehr schlimm sind und es keine Heilung für ihre Wunden zu geben scheint. Dreizehnter, es gibt niemanden, der sich für sie einsetzt, und es fehlen die richtigen Medikamente oder Pflaster, um ihre Wunden zu heilen. Vierzehnter, alle ihre früheren Freunde haben sie vergessen, weil der Herr sie wegen ihrer vielen Sünden wie ein Feind hart bestraft hat. Fünfzehnter, das Volk sollte nicht über seinen Schmerz klagen, da diese Strafe die Folge ihrer vielen Ungerechtigkeiten und Sünden ist. Sechzehnter, doch alle, die das Volk jetzt unterdrücken oder ausrauben, werden in der Zukunft selbst gefangen genommen und ausgeraubt werden. Siebzehnter, der Herr verspricht, dass er sie heilen wird, obwohl andere sie verachtet haben und behaupteten, dass sich niemand um Zion kümmert. Achtzehnter, der Herr wird das Schicksal Jakobs wenden, sodass die Stadt auf ihrem Hügel wieder aufgebaut und der Palast bewohnt wird. Neunzehnter, man wird dort wieder Lieder des Dankes hören, und der Herr wird das Volk vermehren, damit sie wieder geachtet und geehrt werden. Zwanzigster, ihre Kinder sollen wieder sicher leben, während der Herr alle bestrafen wird, die sein Volk bedrängen oder quälen. 21. Ein Anführer aus ihrer eigenen Mitte wird aufstehen, und der Herr wird ihn zu sich rufen, damit er ihm nahe sein kann. 22. Dann wird die Beziehung wiederhergestellt sein, sodass sie sein Volk sind und er ihr Gott sein wird. 23. Der Zorn des Herrn bricht wie ein gewaltiger Sturm los, der sich über die Köpfe derer entlädt, die Böses getan haben. 24. Der Herr wird nicht aufhören, bis er seine Pläne ausgeführt hat, und in der Zukunft wird sein Volk dies alles verstehen.